Billy. Vielleicht gut, Mallorca. Thorsten, einsteigen. Also tschüss. Oh, scheiße. Ich hab noch was im Haus vergessen. Nee. Wo ist eigentlich Billy? Billy? Dieser Satansbraten. Der weiß ganz genau, dass er zu Hause bleiben muss. Komm mit. Da bist du ja, Billy. Billy! Billy, was machst du? So, mein Lieber, du bleibst schön zu Hause. Platz! Klappe auf! Ich bin gleich wieder da. Tschüss. Thorsten! Das ist ein super Boot. Onkel Ben baut es mit mir zu Ende. Aber, oh, Thorsten! Seid ein! Ich zeig's euch, wenn ich zurückkomme. Und schreib! Viel Spaß auf Mallorca! Tschüss! Tschüss! Artikel für die amerikanische Zeitung? Glaub schon, du weißt genauso gut über die Inka-Ausstellung Bescheid wie Paps. Sag mal, würdest du nicht auch lieber nach Mallorca fliegen, als nach Österreich, um zu jodeln und wandern? Frag doch nicht so blöd, denkst du, ich hab Lust? Hey, Joni, guck doch mal da! Feuer, Mensch! Das ist aus dem Wald! Wohnt denn da noch jemand? Na klar, ich hol die Feuerwehr. Ja, beeil dich, da hinten ist eine Telefonzelle. Okay, bis gleich. Ich komm zum Haus. Sie nicht finden, um keinen Preis. Versteck sie bitte gut, Johanna. Ja, darf sie nicht. Jetzt nicht später. Kümmere dich nicht um mich. Vielleicht suchst du jetzt am besten deinen Bruder. Aber das Haus! Keine Angst, die Feuerwehr wird jeden Augenblick kommen. Und hab doch mal herzlichen Dank. Ich komme sofort wieder mit meinem Bruder. Geh jetzt schnell. Und Johanna, gib Acht auf das Kästchen. Etwas schneller fahren würden. Was ist das? Das brauche ich für die Schule. Zeig mal. Nein, auf keinen Fall. Die darf ich nicht hergeben. Mir darfst du sie schon geben. Verpiss dich, Ratte! Du Scheißkerl! Erinnert dich! Von Autos läuft nicht so viel wie eine Kuh vom Segel fliegen. Aber es war doch silbergrau, nicht wahr? Ja, es war silbergrau. Aber das, Holmann. Ja, das hat der junge Dame. Das ist Nummernschild. Hast du das Nummernschild gesehen? Als er weggefahren ist. Das wäre toll. Ja, klar. Ein C wie Conny, ein T wie Torte und ein B wie Bips. Ah. B wie Bips? Wer ist Bips? Ja. Hey. Ist doch klar, Bips ist unsere Taube. Ach, die Taube. Die Taube. Ach, die Taube. Und die Form oder die Farbe vom Nummernschild? Weiß. Weiß, die Farbe ist weiß. Weiß. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht führt uns das weiter, nicht wahr? Hör mal. Was sagen Sie dazu? Ich denke schon, Herr Kommissar. Vielen Dank. Falls euch noch etwas einfallen sollte, meine Nummer ist ja hier in diesem Hause bestens bekannt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen, Herr Unterkommissar. Ich bringe Sie noch raus. Herr Doktor, ja. Wiedersehen. Einen kleinen Moment, bitte. Bitte, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen. Kinder! Was glaubt ihr wohl, hat Kommissar Lichtwahl mir eben gesagt? Nur eine Ahnung. Sie wollen bitte darauf achten, nicht wahr, dass Ihre Kinder sich nicht in die Sache einmischen, nicht wahr? Es ist zu gefährlich, nicht wahr? Ich glaube, das sagen zu müssen bei der nicht wahr Neigung, die Ihre Kinder bei Kriminalfällen an den Tag legen, nicht wahr? Das hat er gesagt. Larsen ist bestimmt ganz... Dieser Larsen ist ein sehr gefährlicher Kerl. Ach, das nicht so wie ihr ja bestens mitbekommen habt. Er dürfte bei einer weiteren Begegnung nicht mehr so rücksichtsvoll mit euch sein. Also, Kommissar Hecker ist euer Freund. Dem ist nichts hinzuzufügen. Außerdem wollen wir in aller Ruhe nach Österreich fahren. Häuptling Faltiges Ohr und seine Squaw Rote Feder haben gesprochen. Hau! Nein. Du sollst schlafen, Conny. Und bitte räum das Zimmer auf. Gute Nacht. Los, komm! Das war der Wagen. Über 20 Jahre habe ich an dem Verfahren gearbeitet. Und das Ergebnis dieser Forschung ist auf den Disketten gespeichert. Sie sind meine Unterlagen. Das heißt, jetzt hat sie Larsen. Und er wird sie wahrscheinlich für viel Geld verkaufen. Und woher kennt Larsen Sie? Kennen? Wir haben sogar zusammen gearbeitet. Zusammen eine Firma gegründet. Zur Erforschung der Sonnenenergie. Die Solartec in Amsterdam. Ist aber kein guter Freund, Herr Larsen. Wenn ich den... Du misch dich da nicht mehr ein. Er hat mir das Leben gerettet. Das reicht. Aber der blöde Kerl darf doch nicht alles verkaufen, das ihm gehört. Sonnenenergie als Stromlieferant. Als preiswerter und überall einsetzbarer Stromlieferant. Darauf kommt's nämlich an. Da fragt keiner, von wem die Idee stammt. Er wird schon Abnehmer finden, wenn die Polizei nicht vorher ihn findet. Hacker hat doch keine Ahnung. Er wird inzwischen international gesucht, der blonde Schwede, der Herr Larsen. Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung. Ich danke euch. Ja, alles Gute. Und viel Spaß in Österreich. Und ja. Grüßt mir eure Eltern. Wiedersehen. Guten Tag. Und kein Mist machen, Fräulein. Und Herr Löffel. Ach so, wir wollten Sie ja noch fragen, ob Sie nicht bei uns wohnen wollen, wenn Sie hier rauskommen. Ich habe auch einen Computer zum Arbeiten für Sie. Einen 16er-Megabyte-Computer? Mit Telefonmodul, zwei Laufwerken, Spezialdrucker und Hi-Res-Monitor? Nein, so einen kleinen. Ja, das ist sehr gut gemeint von dir. Aber ich möchte euch keine Umstände machen. Sie können ruhig bei uns wohnen. Platz ist genug im Museum. Na, ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Ich danke euch herzlich. Ihr seid sehr lieb. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen Herr Kommissar. Wiedersehen, Herr Unterkommissar. Auf Wiedersehen, Herr Unterkommissar. Die alten Löffel schlagen Sie auch ein. Er meint Papst und Mami. Johnny! Johnny? Johnny! Johnny? Bitte jetzt nicht, Conny. Sorry, sorry. Entschuldigung. Oh Mann! Johnny! Johnny! Johnny! Johnny, wo bist du? Ganz lieb. Ein Brief! Ganz lieb. Von Torte! Und zwei Fotos! Von Larsen zwei Fotos! Larsen? Ja, Larsen! Zeig doch mal her! Ihr habt nicht schlecht gearbeitet. Vielen Dank für die genaue Beschreibung deiner Supertat mit dem Professor, liebe Joni. Und wenn mich nicht alles täuscht, sieht dieses Auto genauso aus, wie du es beschrieben hast. Und was ist mit dem blonden Typ daneben? Ruf mich an, Donnerstag, Restaurant Su... Scheiße. Telefon 003471-470652. Um Mitternacht. Bis dann, Torte. Ich werd nicht mehr. Der Typ ist auf Mallorca. Und Torte hat dieses Schwein entdeckt, einfach so. Und wir sind hier. Befragen wir den großen Ratschlag, sprechender Vogel. Einverstanden, sitzender Büffel. Unser Ziel muss sein, die Insel im Blauen Meer. Der Plan von Mama, der roten Feder, und Papa, das faltige Ohr, muss geändert werden. Du sagst es, sitzender Büffel. Unser Bruder Torte, der starke Arm, muss für uns ein Wigwam suchen auf der Insel im Blauen Meer. Denn die Herzen vom faltigen Ohr und der roten Feder schlagen mehr für die Sonne, die wärmt, und das Wasser, das blau ist, als für die Berge, die so hoch sind. Hau! Was? Du meinst, wir kriegen Papst und Mami rum, Conny? Por favor, habla. Por favor, Thorsten Ternedden. Habla, habla, wolltest du sagen? Habla, Thorsten Ternedden. Toto, ben aquí, telefon. Ja, Joko, ich bin's. Ist das nicht wahnsinnig? Ich treffe einen Gangster hier. Das ist er doch, oder? Thorsten, hör zu. Du besorgst uns ein Haus für die Ferien. Dann kommen wir. Vielleicht, das heißt nur vielleicht. Juhu! Ja, Onkel Ben findet was, auf jeden Fall. Aber kein Wort. Larsen ist unser Fall. Joko Tobi. Oh. Nee, ich krieg den Schatten nicht weg. Warte mal, ich muss ein bisschen verschieben. So. Ja. Ja, jetzt wieder ein bisschen nach links. Ja. Aha, halt, halt. So? So, jetzt komm mal bitte. Also für den Artikel 200 Fotos. Davon veröffentlichen die in New York höchstens 5 oder 6. Wir sind ja gleich fertig. Jetzt schau mal durch. Ist das gut so? Sehr schön. Wir wollen euch etwas mitteilen. Mach mal bitte das Bild frei. Was heißt mitteilen? Wie gefällt euch das? Sehr schön, da wäre ich jetzt auch gern. Wir wollen nicht nach Österreich. Wir wollen nach Mallorca. Nach Mallorca wollen wir. Wieso denn Mallorca? Was ist mit Mallorca? Von Thorsten? Das Haus ist noch frei. Bis heute Abend. Ihr habt 6 Stunden Zeit. Entweder Dauerregen oder Sonnenschein. Oh, bienvenido aquí a Mallorca. Was? Geil! Der hat eine Weile in Deutschland gelebt und hat ein tolles Boot. Dann geht's. Hey, Conny. Grüß dich, Juan. Hallo, Juan. Wie geht's? Was denn? Wir brauchen unbedingt ein Boot. Schön? Nein, nicht, nein, ich darf nicht träumen. Und hier ist der Schlüssel. Sicher. Im Haus rattert und sägt ein Drucker. Larsen arbeitet am Computer. Das ist der Wagen. Das ist er. Na klar. Wie auf meinen Fotos. Das Kennzeichen stimmt auch. Der Gärtner. Von der Meeresseite ist nichts zu machen, klar? Vielleicht von hier. Willst du dort einbrechen? Weiter. Hey, Torte, nicht schummeln! Ich schummel doch gar nicht. Was nun? Einbrechen oder nicht? Nee, natürlich will ich da nicht einbrechen. Aber morgen ist die beste Gelegenheit. Habt ihr Nee, ich leg jetzt ab. Du hast schon. Ist doch gut, Torte. Weiter. Paps, Tsunami machen wir einen Ausflug. Mensch. Conny, mach mal einen Tisch frei. Wir essen gleich, Hermann. Boah, hab ich einen Schreck gekriegt. Also, Juan ist klar. Ja. Außerdem brauchen wir dein ferngesteuertes Boot, Torte. Okay. Einen wasserdichten Beutel. Hab ich. Drei kleine Spiegel. Und einer, der mithilft. Kein Problem. Glaube ich. Morgen 13:30. 13:30 warum? Halt die Klappe, ich hab eine tolle Idee. Und ich hab Schiss. Sag mal, ist wirklich so spannend, stundenlang Karten zu spielen? Und wie? Buenos días, señor. ¿Va bien? Días, Miguel. Das ist das Haus. Da sind zwei. Guck doch mal. Mensch, hoffentlich sehen die uns nicht. Ich hab ihn gesehen. Scheiße. Mit Stämme. Bestimmt die Nummer vom Boot gemerkt. Ich hab's. Wunderbar. Das Blankerbein, hier ist der schönste Platz von der ganzen Insel. Nein, die Steine. Bloß nicht drüber reden. Batsche das hier aus wie draußen auf dem Grillstrand. Los, Conny, du fängst an. Das gibt Ärger. Wir müssen uns sagen, bevor er uns findet. Was ist denn los, Joni? Hat es Ärger gegeben? Nee, ist alles okay. Also ganz okay ist es auch wieder nicht, Paps. Na, Thorsten? Ich muss mal auf. Du bleibst hier. Also der Professor, der mit den Disketten, die Larsen geklaut hat. Die meinst du? Larsen ist heute. La policía. Ahí ha pasado algo. Ya ha pasado. Sie sind verhaftet. Das ist ja wie im Kino. Dies ist eben eine besondere Ecke, Onkel Ben. Was wolltest du gerade sagen, Johnny? Larsson? Johnny, was ist mit Larsson? Wie, was? Larsson? Was ist an der Hand, Onkel Ben? Ja, Larsson, der wohnt hier, in Mallorca. Mhm. Und Thorsten hat ihn entdeckt. Und Conny und Juan, da ist er ja gerade. Juan und ich. Go on. Hacker! Diese Katastrophen, Dirk! Langsam fühle ich mich verfolgt! Nicht wahr? Bist du Larsson? Bitte sehr, Herr Kommissar! Ja, aber ihr habt doch nichts. Sie haben Macht. Reg dich nicht auf! Ich weiß davon, weil ich auf dich habe. Was denn? Hättest du mir doch gut angeschlagen!